Gideceğim. Okay. Schönen guten Tag. Mein Name ist Özçelik Baran. Ich bin hier als auf dieser Station als Assistentärztin tätig. Und ich würde gern mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, guten Tag, Frau Baran. So habe ich es verstanden. Ja, gerne, natürlich. Ja, super. Also, wie heißen Sie denn? Mein Name ist David Kurt. Hab nicht verstanden. Könnten Sie bitte wiederholen? Kurt, KURT. KUAT. Ja, RT. RT. Kurz. Ja. Kurt. Hab Das ist der verstanden. Nachname, ja. Ja, ich verstehe. Und David mit Theodor oder Dora Mit am Ende? Dora. Dora. Ja. Ja, super. Und wie alt sind Sie? Ich bin 54 Jahre alt. 54. Richtig? Ja. Ja, okay. Und wann wurden Sie geboren? Am 23. März 69. Okay. Und wie groß sind Sie? 1,73 Meter und Sie wollen sicherlich auch das Gewicht wissen. Ich bin Ja, circa natürlich. 96 Kilo. Ja, 96. Okay, super. Und wie heißt Ihr Hausarzt, wissen Sie? Mein Hausarzt, Ja, genau. das ist Dr. Leiple. Leible. Okay. Super. Herr Kurt, würde ich sagen, was hat Sie zu uns geführt? Frau Doktor, also ich komme heute als akut, sozusagen als Akutfall zu Ihnen, weil ich so seit circa 3 Stunden habe ich Schmerzen im linken Unterbauch. Nach vorne und Ja. bei ist manchmal so wellenartig. Und ich würde sogar sagen, das sind eher so Koliken, Ja, okay. die zum Teil sehr stark werden, ja. Ja, okay, super. Und Super ist sind es gar nicht, Frau Doktor, das ist sehr Sie, ja, schmerzhaft. ich will entschuldigen. Danke für Ihre Information. Ja, würde ich sagen. Und Sie sagen mir vom Rücken an. Unterbauch gewandert, oder? Im Bereich der linken Flanke Okay, linke Flanke. fängt es an und es zieht so den Bauch runter. Ja, okay. Aber ist mehr im Unterbauch eigentlich die Ja, Schmerzen. okay, verstehe. Und seit 3 Stunden haben Sie gesagt, und wie Ja, stark? Ja, ist okay. ganz, ganz stark jetzt. Also im Moment ist Ja. es auszuhalten. Ja, ich verstehe Sie. Und wie stark die Schmerzen auf einer Skala, wenn eins sehr leichte und sehr starke Schmerzen sind. Jetzt aktuell würde ich sagen für 9 bis 10. 9 bis 10, oh, sehr starke Schmerzen. Ja. Und könnten Sie mir diese Schmerzen genauer beschreiben? Also, Dann Sie haben mir Kollegen gesagt und wellenartig gesagt, noch etwas, genau. also brennende oder, also, ja, das kann andere sein, Möglichkeiten. Wie Brennt schätzen Sie ein? nicht, aber das ist halt wirklich im Bauch, das geht bis in die Leiste. Und zieht so ein bisschen runter in die Leiste. Ich habe das Gefühl, dass ich auf die Toilette muss, zum Wasser lassen, aber es kommt nicht viel. Und das ist sehr anstrengend, dann tut es noch mehr weh, also im Bauch. Okay, und strahlen die Schmerzen in irgendwelche Körperregionen aus? Ja, in die Leiste, habe ich ja gesagt. In der Leiste nur. Okay. Und gibt es einen Auslöser für die Schmerzen? Nee, es ist einfach ganz plötzlich gekommen. Ja, okay. Das ist das erste Mal, dass ich sowas habe. Es ist ganz schlimm. Ja, okay. Gibt es etwas, was die Schmerzen verstärkt oder lindert? Nee, weiß Nee. ich, das wird mal mehr, mal weniger, aber im Moment wird es noch stärker. Ich finde es ganz schlimm. Ja, okay. Und wie verhalten sich die Schmerzen im Laufe der Zeit? Ja gut, das sind jetzt 3 Stunden her. Das ist jetzt, hat langsam angefangen, aber es ist relativ schnell. Ganz Okay, ich muss unterbrechen. Langsam angefangen oder plötzlich? Sie haben mir gesagt, akut. Ja, aber? Das hat plötzlich aber mit wenig Schmerzen, das meine ich damit. Ja, okay. Im Jetzt, also wie verhalten sich die Schmerzen im Laufe der Zeit? Ja, sage ich ja. Wie oft soll ich das wiederholen, Frau Doktor? Jetzt ist es schlimm geworden, deswegen bin ich Schlimm. ja da. Ja, verschlechtert. Okay, Genau. verstehe. Und deswegen bin ich zu Ihnen gekommen. Ja, okay. Und Herr Kurz, haben Sie Angst? Ja. Haben Sie Angst? Sie sprechen sehr schnell und. Ich spreche Haben Sie schnell. Angst? Ja, haben Sie Angst? Nee, Oder? habe ich nicht, aber natürlich, es macht mir Angst. Ich weiß nicht, was es Ja. ist. Ja, ich verstehe Sie, aber bitte Das sind beruhigen Sie Schmerzen. Ich sich. würde Sie auch bitten, was mir Ja. gegen die Schmerzen zu geben, bitte. Also, Ja. das ist kaum auszuhalten. Ja, okay. Ich möchte Haben nicht Sie was gegen. gerne, ja, ich erkläre jetzt. Ich möchte nicht jetzt Ihnen ein Schmerzmittel geben, weil ein Schmerzmittel eingaben kann die Diagnose verfälschen. Ja, also können Oh Sie je, ja, ein das ist bisschen erhalten. starke Nee, ich glaube nicht, dann gehe ich woanders hin. Also sind ganz starke Schmerzen. Also deswegen bin ich Ja. ja gekommen und Sie wollen mir keine Schmerztabletten geben, das ist ja kaum auszuhalten. Ja, okay. Und Möchte Sie bitten, geben Sie bitte was gegen die Schmerzen. Der Diagnose können Sie ja immer noch machen. ja, okay. Also, wenn Sie das möchten, kann ich Ihnen einen Schmerz geben oder was? Bitte, bitte, bitte. Deswegen Ja, bin ich. super. Ja, okay, ich verstehe Sie und ja, natürlich. Aber ich habe eine Allergie gegen Aspirin, das wollte ich Ihnen sagen. Ja, okay, super, danke für die Ich weiß Information. nicht, was Sie jetzt geben wollen, aber ich habe zu Hause schon Ibuprofen genommen. Das hat gar nicht geholfen. Ich habe dann Paracetamol genommen, das hat auch nicht geholfen. Okay. Deswegen bin ich jetzt hier. Ja, okay. Wie reagieren sich die also Aspirinallergie? Ja, ich bekomme Aufschläge am ganzen Körper, ich bekomme schlecht Luft und ich bekomme Magenschmerzen. Okay. Und hatten Sie früher ähnliche Beschwerden? Nein, das ist das erste Mal. Das hatte ich so, sowas hatte ich noch nie. Okay. Und die Fragen, Sie haben mir gesagt, Sie haben ein Ibuprofen-Tablette und auch Paracetamol-Tablette eingenommen. Ja. Und welche dosiert Ibuprofen-Tablette und wann haben Sie das eingenommen? Die Ibuprofen, das sind ungefähr 2 Stunden her. Das war die 600 Milligramm. 600 Milligramm, Genau. okay. Und Ethamol ist, glaube ich, 500, meine ich. 500, okay. Und wann haben Sie? Also Paracetamol jetzt vor 1 Stunde. 1 Stunde. Und Ibuprofen? Vor 2 Stunden. 2 Stunden, danke schön. Und hatten die Tabletten Ihnen geholfen? Nein, Nicht, nein, nicht, deswegen bin ich nein. gekommen. Hat überhaupt nicht Ja, angeschaut. okay. Ja, Hat nicht das. Okay. wusste jetzt nicht mehr, was ich machen soll, deswegen bin ich hier. Ja, okay, das ist eine gute Entscheidung, würde ich sagen. Und Herr Kurt, ist Ihnen übel? So eine ganz leichte Übelkeit habe ich jetzt, ja, das stimmt. Okay, haben Sie schon einmal erbrochen? Nein. Okay. Haben Sie Fieber? Nein, habe ich jetzt auch nicht gemessen, aber ich fühle mich jetzt auch nicht warm im Moment. Ja, okay. Heißgefühl, also Bitte? ein bisschen Heißgefühl haben Sie, Nein, richtig? nein, nein, habe ich nicht. Keine, okay. Und haben Sie Probleme mit Stuhlgang oder beim Wasserlassen? Wie gesagt, jetzt, ich habe immer so das Gefühl, dass ich auf Toilette muss zum Wasserlassen. Wie oft pro Tag? Wie oft müssen Sie Jetzt gehen? seit 3, 4 Stunden. Aber wenn ich auf Toilette gehe, da kommt kein Urin. Keine Urin. Okay. Haben Sie eine Veränderung Ihres Urin bemerkt? Also Konsistenz Nein. oder Blut im Urin? Nee, Nein, war ich keine. nicht. Ist mir nicht aufgefallen, nein. Keine Veränderung. Okay. Und haben Sie Probleme mit Stuhlgang? Nein. Keine Probleme. Das war bisher in Ordnung. Ja, okay. Wie ist Ihr Schlaf oder Appetit? Also bisher hatte ich keine Probleme, ist alles gut. Ja, okay, super. Und Appetit? Das Auch. Ist gut. Ja, okay, super. Und haben Sie in letzter Zeit ab oder so genommen? Nee, an sich nicht. Also ich bin mit dem Ja, Gewicht okay. stabil. Fühlen Sie sich müde? Müde? Müde, ja. Nein. Ja, okay. Herr Kurt, leiden Sie an irgendwelchen chronischen Erkrankungen? Ich meine Bluthochdruck oder Blutzucker? Mein Hausarzt hat letztes Jahr einen hohen Blutdruck bei mir festgestellt und hat mir auch Tabletten verschrieben, ja. Aber ansonsten Diabetes oder Zucker habe ich jetzt nicht. Sonst nehme ich auch keine Medikamente ein. Ja, okay. Und haben Sie noch etwas Vorerkrankungen? Ja, also außer Bluthochdruck? Da war ich eigentlich relativ gesund. Ja, okay, super. Und welche Medikamente nehmen Sie? Da muss ich mal nachschauen. Ich glaube, das nennt sich Amlodipin. Amlodipin. Okay, wie viel Milligramm? Oh je, Sie fragen Sachen. Also ich Ja, nehme jeden natürlich. Tag am Morgen. Ich glaube, das waren 10 Milligramm, glaube ich. Ja, 10 Milligramm am Morgen. Ja, ja. Okay. Noch etwas? Das noch etwas? Nein, nein, nur dieses eine. Ja, okay, super. Und wurden Sie schon einmal stationär behandelt oder operiert? Ja, operiert. Das heißt, ich hatte mal als Student einen kleinen Sportunfall. Da musste ich am Knie operiert werden, aber das war eigentlich alles okay. Ja. Habe ich keine Operationen, nein. Ja, okay. Wie alt war sie? Wie alt waren Sie? Ach Wissen Gott, Sie? mit der Knie-OP. Ja, genau. Da war ich, glaube ich, 23 Jahre alt oder so. 23, okay. Und noch etwas? Nein. Ja, okay, komm. Okay, haben Sie Allergie? Doktor, Hausarzt? Ja, Sie Assistent. stellen jetzt aber viele Fragen. Also die Ja. Schmerzen sind nicht besser. Das, was Sie mir jetzt gegeben haben, hat Ja. jetzt angeschlagen. Ja. Herr Kurt, um eine genaue Diagnose zu stellen, ich muss viele Fragen stellen. Wissen Sie? Ja, ich möchte Ja, nicht. aber die Schmerzen sind ganz schlimm. Können Sie nicht zuerst die Schmerzen ein bisschen Ja, in ich mache Bewegung schnell. bringen? Ich mache schnell, ja? Oh, bitte, bitte, es wird immer Ja, noch. ich verstehe Sie. Und bitte beruhigen Sie sich. Okay? Ja, ich bin vielleicht beruhigen. Ne? Ich wünsche Ihnen diese Schmerzen aber nicht, Frau Doktor. Ja. Es wird immer schlimmer, diese Koliken. Ja, verstehe. Und haben Sie Allergien gegen etwas, also außer Acetylsalicylsäure? Oder Nein, nein? nicht Okay, bekannt. keiner. Okay. Und wurden Sie gegen Corona oder Kindererkrankungen geimpft? Also meine Impfungen sind komplett. Ja, super. Habe ich auch, ja. Okay, super. Und Herr Kurt, rauchen Sie? Wenn ja, was rauchen Sie? Nein, ich rauche nicht. Ja, super. Und trinken Sie gern Alkohol? Eigentlich sehr, sehr selten, eigentlich nicht. Selten. Okay, was meinen Sie selten? Nicht selten? Ja, vielleicht auf dem Geburtstag oder so, aber ansonsten gar Geburtstag. nicht. Okay. Und Herr Kurt, ich muss eine unangenehme Frage stellen, aber bitte nehmen Sie nicht persönlich. Haben Sie schon einmal Drogen probiert oder konsumieren Sie Drogen? Drogen. Oh, ich glaube, Ja. meine Droge sind Süßigkeiten am Abend. Oh. Schokolade. Sonst andere Drogen brauche ich nicht, danke. Ja, okay, super. Aber Süßigkeiten. Ist sehr lecker. Und noch. Und treiben Sie Sport? Ja, ich gehe zweimal die Woche ins Fitnessstudio wegen meinem Okay. Rücken. mache Rückengymnastik und ich versuche regelmäßig mit dem Fahrrad zu fahren, ja. Fahrrad. Wie oft pro Woche? Also ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit, also jeden Tag. Jeden Tag. Okay, super. Arbeit. Und Herr Kurt, wie ist Ihr Familienstand? Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Ja, super. Haben Sie Kinder? Wir haben drei Kinder, ja. Drei Kinder. Okay. Und sind Ihre Kinder gesund? Ja, glücklicherweise, denen geht's gut. Ja, okay, super. Und leben Sie mit Ihrer Frau, richtig? Ja, ich wohne mit meiner Frau zusammen, genau. Ja, okay, super. Okay, was machen Sie vom Beruf? Ich bin Maurer. Maurer. Ich ja, arbeite okay. im Bau. Ich bin auf der Baustelle. Ja, okay, verstehe. Ich baue die Mauern von den Häusern. Ja, okay. Und hatten Ihre Eltern irgendwelche chronische Erkrankungen? Wissen Sie? Also leben Ihre Eltern noch? Ja, meine Eltern leben noch, genau. Ja, super, super, Gott sei Dank. Ja, also meine Mutter hat auch einen hohen Blutdruck und auch so leichte Durchblutungsstörungen sind bei ihr bekannt am Fuß. Mein Vater hat auch einen hohen Blutdruck und der hat schon mal einen Herzinfarkt gehabt, jetzt vor 5 Jahren. Herzinfarkt. Und Sie haben mir gesagt, also Ihre Mutter hat durch Blutungsstörung. Ja. Ja, richtig. Ja, auf welcher Seite habt ihr verstanden? Am rechten Bein. Am rechten Bein, okay. Okay, und wie alt war Ihr Vater? Das erlebt er noch. Ja, ich weiß. Er ist 83 Jahre alt. 83. Ja, super. Und haben Sie Geschwister? Ich habe eine Schwester noch. Eine Schwester. Okay, und ist Ihre Schwester gesund? Ja, nicht ganz. Also die hat leider letztes Jahr einen Brustkrebs bekommen. Oh, es tut mir leid, mein Beileid. Nein, sie ist nicht verstorben. Sie lebt ja, noch. Ja, oh, Entschuldigung, gute Besserung, ich meinte. Ja. Und da hat sie eine Therapie bekommen und jetzt geht es ja schon viel besser. Ja, ich hoffe, das geht immer besser. Chemotherapie. Wir hatten Operation, Chemotherapie. Operation. Ich weiß nicht genau. Ja, okay. Und wie alt ist sie, wissen Sie? Sie ist 2 Jahre älter als ich. 2 Jahre älter. Okay. Und Herr Kurz, wir sind am Ende des unserem Gespräch. Ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Sie haben seit 3 Stunden heftige, also kolikartige, wellenartige, erstmalige linken Unterbauchschmerzen. Ja. Ja. Ja, ich glaube, das war's. Und Sie haben Ibuprofen-Tablette und Paracetamol-Tablette eingenommen, aber die Tabletten Ihnen nicht ganz geholfen. Und möchten Sie noch etwas hinzufügen? Oh, bitte geben Sie mir etwas, dass die Schmerzen besser werden. Also das schlägt nicht an, dieses, was Sie mir jetzt gegeben haben. Bitte geben Sie mir eine Infusion. Die Tablette, die hilft jetzt gar nichts. Ja. Was war die Tablette, die Sie mir jetzt gegeben haben? Ja, ich verstehe Sie. Also Herr Kut, ich würde als erste Maßnahme würde ich sie körperlich untersuchen und dann ihnen ein bisschen Blut abnehmen und also Ultraschall veranlassen. Als gegebenenfalls CT Abdomen, also CT, Bauch-CT durchführen. Was ist ein CT? Ja, Tomographie. Wissen Sie Tomographie? Ah, Computertomographie. Ja, Computertomographie. Ja, genau. Körperschnittstrahlen. Geben Sie mir aber vorher was gegen die Schmerzen, bitte. Ja, also bitte. Ich muss Sie erstmal körperlich untersuchen. Ich bitte Sie, Frau Doktor, die Schmerzen werden schlimmer. Also das war ja gar nichts, was Sie mir vorhin gegeben haben. Das hatte überhaupt gar nichts gebracht. Geben Sie mir bitte eine Infusion oder eine Spritze. Bitte. Die Schmerzen werden nicht besser. Ja, okay. Körperliche Untersuchung, das kann sein. Kein Problem. Okay? Ich möchte jetzt bitte eine Schmerzmedikation haben. Das ist schlimm, ich halte es kaum aus. Das tut jetzt wieder noch, oh, da kommen jetzt wieder die Koliken. Ach, nee. Ach, Frau Doktor. Oh. Jetzt wird es wieder ganz schlimm. Ja, okay. Also, geben Sie also, was Schmerzen, oder wollen Sie jetzt was gegen die Schmerzen geben oder wollen Sie keine geben? Dann gehe ich woanders hin. Bin ich jetzt also, hier, wie ich gesagt habe, ich würde gerne ein Schmerzmittel geben. Bitte, das doch. Die körperliche Untersuchung können Sie doch nachher machen. Ja, okay. Wenn Sie das möchten oder wenn Sie also, wenn ich das möchte, aufhalten, diese Schmerzen. Bitte Sie. Ja? Ja, ansonsten, okay. rufen Sie bitte Ihren Oberarzt. Ja, Herr Kurt, also ich habe große Erfahrung und natürlich ich werde mit meinem Oberarzt über Ihren Fall besprechen. Ja. Sie sind in guten Händen und bitte beruhigen Sie sich, ja? Ja, aber die Schmerzen. Also machen Sie keine Sorge. Ich mache mir schon Sorgen. Ja. Ich möchte jetzt gerne eine Infusion haben, damit die Schmerzen endlich hier nachlassen. Mhm. Körperliche Untersuchung oder was Sie auch machen möchten, können Sie von mir aus alles später machen. Aber ich brauche jetzt was gegen die Schmerzen, ja. Bitte. Ja, okay. Verstehen. Gut, danke. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Ya doktor abi kolik geçiriyorum. Niye vermiyor bu doktor hanım bana ilaç? Ya hocam ama şimdi unterbauch diyorsunuz ya şeyse bauchta bir sıkıntı. Haben Kollegen noch Fragen? Können Sie Ihre Wasserlassen genau beschreiben? Also ich habe einen Harndrang. Wenn ich auf Toilette gehe, kommt nur ganz wenig und dann ist vorbei. Okay. So ganz lang, ein leichtes Ziehen ist dabei beim Wasserlassen. Okay. Ganz lang. Brennende oder noch nicht, nein. Schmerzen beim Wasserlassen. Brennen nicht, aber so ein bisschen ziehen nach dem Wasserlassen. Wie gesagt, die Schmerzen haben ja erst vor 3 Stunden angefangen, die Koliken. Am Anfang ihre Schmerzen. Linken Flanken oder Rücken und danach im inguinal linken Leiste. Also Leiste, genauer gesagt, es strahlt in den linken Hoden. Hoden, ja. Hoden, okay. Dankeschön. Das war's. Das hat die Frau Doktor aber nicht gefragt. Nee, sormadım. Hoden gefragt, Hoden Schmerzen. Ja. Sie haben gefragt, irgendwo ausstrahlen, aber ja. Leisten hat mir gesagt. Ich habe nur Leiste gesagt, genau. Ja, Leisten, ja. Können wir Ersatzgespräch anfangen? Okay. Bitte schön. Ja, okay, super. Kaydedecek misiniz hocam bunu? Okay. Ja. Okay. Schönen guten Tag, Herr Doktor. Ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen. Darf ich vorstellen? Ah, die Frau Kollegin. Hallo. Ja, Frau hallo. Ja. Sie haben einen Patienten aufgenommen. Ja, dann berichten Sie mal bitte. Ja, okay. Und Herr Kurt ist ein 54-jähriger Patient, der sich heute Morgen bei uns in der Notaufnahme wegen seit 3 Stunden aufgetretene, bestehende, erstmalige, also plötzlich aufgetretene, wellenförmige, kolikartige, linken Unterbauchschmerzen mit Ausstrahlung in den Leistenbereich vorgestellt hat. Der Patienten berichtet, dass die Schmerzen vom linken Flanken am unteren Bauch gewandert seien. Und der Patienten erwähnte, dass die Schmerzen, also 9 von 10 auf, Schmerz, auf der Schmerzskala seien und im Verlauf, sich im Verlauf verschlechtert hatten. Und der Patient habe ein Ibuprofen-Tablette und ein Paracetamol-Tablette dagegen, also gegen diese Schmerzen eingenommen, aber die Tabletten bei ihm nicht ganz geholfen. Okay. Ferner sind dem Patienten die folgenden Begleitsymptome aufgefallen, also nur Übelkeit, würde ich sagen, und auch Oligüre und Harndrang und Kolekystrie. Algüri, Algüri oder Dizüre? Ich habe gefragt. Dizüre, ja. Und noch was? Ich muss. Ömer Hocam, nicht Dizüre, nur Algüri. Schmerzen im beim Wasserlassen. Algüri. Ben ich habe Oligüri gedanken. Oligüri und Polaküri. Oligüri, Polaküri. Imperative Handrang. Ja, okay. Ja. Inkontinenz, oder? Inkontinenz ist es nicht, nein. Ja. Nein, Inkontinenz ist es nicht, nein. Und die vegetative Anamnese ist unauffällig, bis auf, ich glaube, kein gut. Und der Patient hat gesagt, er hat kein Fieber und die Fragen nach Müdigkeit, also Erbrechen oder Schlafstörungen, Inappetenz, wurden von dem Patienten verneint. Und noch etwas, ich glaube, das war's. An Vorerkrankungen leide er Arterialhypertonie seit einem Jahr ein und Medikamente und er nimmt Amlodipin 10 Milligramm am Abend ein. Morgens. Morgens, ja, genau. Am Morgens. Ja, ich habe morgens geschrieben, aber abends gesagt. Ja, okay. Entschuldigung. Ja, und als vor Operationen, er ist mit 23 Jahren wegen Knie operiert worden. Und Allergien, er hat Acetylsalicylsäure, also Aspirin Allergie. Und sich Atemnot und also Hautausschlag aussagt. Und ihr Impfstatus ist komplett und ist nicht rauchen. Und er trinkt gelegentlich Alkohol, Drogenkonsum wurden verneint, außer Süßigkeit, ja, und Sport, zu den sportlichen Aktivitäten gehört Fitnessstudien, Studio gehen und jeden Tag Fahrrad fahren, zum Arbeit gehen. Und als Sozialanamnese, er ist verheiratet und hat 3 gesunde Kinder, lebt oder wohnt mit seiner Frau zusammen, aus Mauer in Baustelle. Was ist denn bitte? Was für einen Beruf übt er aus? Bauer in Baustelle, Mauer in Baustelle, richtig? Maurer. Maurer. M-A-U-R-E-R. Maurer. Maurer, okay. Ja, das Wort kenne ich nicht, deswegen habe ich nicht. Ja, danke schön. Und als Familienanamnese, die Mutter des Patienten hat Arterialhypertonie und Durchblutungsstörung am rechten Bein. Mhm. Ja, also, und der Vater des Patienten hat auch Bluthochdruck und hat Herzinfarkt vor 5 Jahren. Und er hat eine Schwester und die Schwester des Patienten hat Brustkrebs, Lungenkrebs und mit Chemotherapie und behandelt wurden. Ja, ich glaube, das war's. Ganz kurz, was war, hat sie jetzt Lungenkrebs und Brustkrebs oder beides oder nur eins? Also ich habe nicht gefragt. Lungenkrebs, ich glaube. Sie haben gerade eben gesagt, er hat Lungenkrebs. Die Schwester hat Lungenkrebs. Ja. Ja, der Patient hat mir gesagt Brustkrebs, aber ich habe gedacht, das ist ein Lungenkrebs. Nein, Brustkrebs ist Mammakarzinom. Mama, ja, okay. Ja, Brust ist die Mama, okay? Ja, okay. Entschuldigung. Also genaue Anamnese bitte, Frau Doktor. Ja, ja. Wenn Sie Patienten befragen, müssen Sie genau die Anamnese befragen. Wenn Sie etwas nicht sehen, bitte nochmal nach. Ja? Ja, natürlich. Okay, was haben Sie denn? Fragen, auf welche Seite? Was ist Ihre Verdachtsdiagnose und was haben Sie dem Patienten gegen seine Schmerzen gegeben? Ja, also am anamnestischen Angaben deutet am ehesten auf Pyelonephritis hin. Pyelonephritis? Ja. Okay. Ja, und als Differential. Kein Fieber. Ja, okay, aber weiß nicht. Okay. Als Differentialdiagnosen kommen die folgenden in Betracht. Also Divertikulitis, okay. Ja. Gastroenteritis, okay. Warum nicht, und Prostatakarzinom, ja. Prostatakarzinom? Ja. Wie kommen Sie auf Prostatakarzinom, Frau Doktor? Ja, also... Okay, wir lassen es da stehen. Ich glaube, Gewichtsverlust. Der Patient kommt mit Gewichtsverlust, aber nein, der Patient... Kein Gewichtsverlust. Stopp. Der Patient hat keinen Gewichtsverlust. Er hat gesagt, er hat kein Gewicht verloren. Ja, der ich weiß. Spielt. Also, keine Vermutungen anstellen. Sie müssen genau fragen. Wir können es nachher diskutieren. Prostatakarzinom, das lassen wir mal stehen, aber passt eigentlich nicht. Ja. Aber was anderes, was ist das Klassische? Jemand mit kolikartigen Schmerz, die von der Niere in die Leiste führen. Was ist das typischerweise? Und Hoden. Nierenkolik, genau. Nierenkolik, ja. Und was löst eine Nierenkolik aus? Nephrolithiasis. Genau, ganz einfach. Ja. Nierensteine. Oder ja. Wo sind die Steine, wenn sie aus der Niere rauskommen? Ja. Im Harnleiter. Also ja, ein Harnleiterstein wahrscheinlich. Das ist eher die Diagnose, okay? Ja. Gut, was haben Sie gegen die Schmerzen gegeben? Ja, also ich würde... Solche Schmerzen können ja ganz, ganz heftig und ganz schlimm. Ja, natürlich. Ich würde als Erste ein Schmerzmittel verordnen. Welches? Schmerzmittel. Welches? Nicht steroidal, antiinflammatoir. Was gibt man bei den Nieren am meisten gleich als Erstes? Was gut hilft und als Infusion auch ganz gut ist. Ja. Der Koliken, welche Schmerzmedikamente? Er hat ja schon Ibuprofen und Paracetamol genommen. Das hat ihm ja nicht geholfen. Was geben Sie? Metamizol oder? Novalgin. Ja, Novalgin. Wie viel geben Sie Novalgin? Also die Dosis bei mir ist nicht ähnlich, aber ich würde IV geben. Sie sind doch eine erfahrene Ärztin mit Notaufnahme. Ja, genau. Das müssen Sie doch jetzt wissen. Aber wie viel gibt man in einem akuten Fall? 500 Milligramm. Oh, Frau Doktor, das ist doch kein kleines Kind. Ein Gramm. Ein Gramm, okay. Ein Gramm Novalgin. Und die Kollegen haben mich richtig hingewiesen, da würde ich auch noch Buscopan dazugeben. Mhm, ja, natürlich. Koliken etwas nachlassen. Also ein Gramm gleich als Infusion schnell reinlaufen lassen, okay? Okay. Und auch Aber worauf müssen Sie achten, wenn Sie 1 Gramm Novalgin als Infusion schnell geben? Was kann passieren? Synkope oder was? Ich habe einmal... Nein, andere. Also woher kommt die Synkope? Was passiert vorher? Kreislaufprobleme. Erbrochen, Kreislaufprobleme, okay. Genau, Übelkeit, Kreislauf, Depression. Okay. Sie müssen natürlich auch immer fragen, ob eine Allergie ist. Allergie. Ja, natürlich. Aber Kreislauf kann manchmal etwas runtergehen. Ja. Also Buscopan, Novalgin, okay? Sehr gut. Ja, natürlich. Frau Doktor, okay. Gut. Haben noch Kollegen oder haben Sie noch Fragen, Frau Doktor? Ja, also als Operativdiagnose würde ich Sonographie des Abdomens. Was wollen Sie im Ultraschall sehen? Ein Nierenstein. Was noch? Ne, das kann sein. Und bei Verdacht auf Nierenstein ist, können Sie sagen. Ja. Was wollen Sie im Ultraschall sehen mit der Niere? Wenn ein Nierenstein da ist und der Nierenstein Hydronephros ist manchmal, das kann sein. Hydronephros. Also Hydronephros, das heißt ein Stau. Sie möchten einen Nierenstau ausschließen. Nierenstau, genau. Genau. Das ist das Wichtigste, ob da ein Nierenstau da ist. Ja, genau. Und der Patient sagt mir, also er klagt über Oligurie. Deswegen, das ist sehr wichtig. Genau, das heißt, Sie wollen auch dann noch Urin kontrollieren? Ja, natürlich. Urinkultur und auch Urinstatus natürlich. Im Urinstatus können wir hohe Nitrat, hohe Nitrit sehen oder manchmal Blutkörbchen, sehen, Hämoglobin. Und was kann man noch machen, wenn, Sie haben es vorhin bei der Anamnese schon gesagt, Computertomographie, ne? Ja, Computertomographie. Ja, natürlich. Gegebenenfalls. Dass man sieht, gegebenenfalls, wo dieser Stein liegt. Sehr gut. Ja, natürlich. So, ja, Operationsplanung. Der Patient ist jetzt da. Was machen Sie mit ihm? Sie haben jetzt Ultraschall gemacht. Der hat einen Nierenaufstau ersten Grades oder 1, 2. Der hat Schmerzen, kann schlecht Wasser lassen. Ja, okay. Computertomographie. Es gibt, vielleicht sollten Sie das als Hausaufgaben machen, 3 Engstellen an Harnleiter, wo die Steine hängen bleiben können. Wissen Sie, wo das ist? Also, ich habe so Gedanken. Als Erste würde ich die Größe des Steins beurteilen. Das ist als richtig. Höhe, 1 Zentimeter, würde ich eine Orallösung. Habe nicht die Nase. Nierensteine sind 1 Zentimeter groß. Die sind immer nur wenige Millimeter groß. Ja, Millimeter, ja, natürlich. Ich habe gefragt, es gibt 3 natürliche Engstellen vom Harnleiter. 3 natürliche Engstellen. Aufschreiben, also, nachlesen, gucken, wo ist das? Wo ist das? Ich habe eine Vermutung da. Wo können diese Steine im Harnleiter hängen bleiben? Mündung, Sind Sie Urologe? Ja. Nein, ich bin hier jedermann. Ach so, nicht helfen, nicht aushelfen, stopp. Ah, okay. Ja, ich weiß nicht genau, aber ich habe eine Vermutung und zwischen dem Harnleiter und zwischen dem Harnbläser. Und ja, genau, das eins? Ist. Also Harn. Also Nierenbecken, der Bereich zwischen Nierenbecken und Harnblase ist der Harnleiter. Ja. Und es gibt 3 Stellen an dem Harnleiter, wo diese Steine hängen bleiben können. Das lesen Sie bitte nach, okay? Ja, okay, natürlich. Ich habe vorzulesen. Das kann eine Prüfungsfrage sein. Ja, okay. Was macht man denn? Jetzt haben Sie Computertomographie gemacht und sehen, dass der Stein in der Einmündung zur Blase, zur Harnblase feststeckt. Nephrektomie. Und es geht von alleine nicht weg. Nephrektomie. Nephrostomie. Was? Nephrostomie. Nephrektomie. Nephrostomie. Doktor, man nervt dich. Oje, oje, zu Ihnen komme ich nicht mehr, Frau Doktor. Ja, ich weiß. Sie sind zu radikal. Ne, oder? Warum Tag mit Nervius?